So, einen schönen guten Tag. Willkommen bei Die Elite, das Magazin mit mir, dem Aushilfs-Jedi, und auch heute mit dem einzigartigen und durch den Karneval extrem entspannten, weil völlig durchgefüllten Zeilenende. Wovon träumst du eigentlich nachts? Na, du hast am Viva Fastelove, du hast am Karnevalsfreitag, am Samstag, am Sonntag und am Rosenmontag hat man dich auch irgendwo in Köln in einer Gasse Lawinen sehen. Ganz so schlimm war es nicht, vor allen Dingen war ich Weiberfastnacht noch in Cannstatt. Du hast Weiberfastelove? Ich habe Schmotzingen gefeiert. Schmotzingen, Donnerstich? Ja. Na, siehst du mal. Siehst du mal, ja, ich habe das Beste beider Welten mitgenommen. Ja, aber das ist das Schöne, du bist so nach Karneval bist du immer frisch durchgevögelt, 3-4 Mal an einem Wochenende und dann bist du sowas von entspannt. Deswegen macht das Aufnehmen heute doppelt Spaß und wahrscheinlich das Zuhören auch. Ja, vor allen Dingen, ne, wir dürfen dann nicht so lange moderieren, weil so lange kann ich noch nicht sitzen. Genau. In diesem Sinne, willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon eins der Themen für heute übrigens angeschnitten. Ja. Wir werden über Karneval sprechen. Ja, oder Fasching. Oder Fasnet. Was uns auch immer uns da so einfällt. Genau. Aber zuvor hat die Redaktion, also wir, uns selbst das Zufallselement gesetzt, nämlich die Zufallsfakten über uns. Genau, und nachdem wir schon die Münze hatten, müssen wir diesmal ausprobieren, ob es mit dem Würfel auch gut geht. Also von daher, gerade oder ungerade? Ich würde sagen, gerade. Gerade. Dann sitz mal aufrecht. Ja. Gerade. Damit Damit darfst du uns ein schmutziges kleines Detail aus deinem Leben preisgeben. Naja, ist jetzt nicht so die Welt. Also ich habe eine 6 gewürft, nur damit man es Ja, das zieht sich heute durch, ne? Ja, auf alle Fälle. Ich habe ja mal Webradio moderiert. Webradio. Und in diesen Webradio-Sendungen habe ich zu Beginn immer eine etwas schwungvolle Eingangsmusik gespielt. Mhm. Und zum Rausschmeißer immer ein etwas gediegenes, langsames Stück, über das ich noch entspannt drüber quatschen kann. Okay. Und ich dachte, ich erzähle heute einfach mal, welche beiden Stücke das waren, denn das sind so Fakten über mich. Genau. Ja, dann. Also das spielt auch so die Bandbreite. Also das war witzigerweise übrigens immer zu Beginn meiner Sendung und immer zum Ende meiner Sendung. Also egal, was ich dazwischen gesendet habe, das konnte Punk sein, das konnten Love Songs sein, es war scheißegal. Das waren immer Intro und Outro. Immer das Gleiche. Okay, das heißt, du hattest 2 Songs, die quasi universell zu allem passen. Ich hatte 2 Songs, die ich universell zu allem passend gemacht habe. Okay. Das eine war von Rob Hubbard, nicht Ron Hubbard. Ich wollte gerade nachfragen. Rob Hubbard. Ja. Also, der sagt mir nichts. Ron Hubbard sagt mir was, das ist ein zweitklassiger Science-Fiction-Autor. Ja. Nein, Rob Hubbard hat Videospielmusik komponiert. Ja. Und da hat er das Spiel Commando. Mhm. Auch Space Invasion. Nicht Space Invaders, sondern Space Invasion. Okay. Hatte das mal als Cover. Auf jeden Fall Commando. Ja. Dieses Spiel hat einen etwas treibenden Soundtrack. Mhm. Du bist ein Männchen, das nach oben marschiert und da einfach Sachen abschießen muss, also so ein klassisches Shoot'em-up. Mhm. Und den Soundtrack dazu, den habe ich immer als Intro benutzt. Okay, ja. Und als Rausschmeißer habe ich Richie Valens benutzt. Richie Valens. Kennst du von Lambada? Das war K.O. La Bamba. Das wollte ich doch gerade sagen. Nicht La Bamba. Lambamba. La Bamba. Ja, genau. Irgendwas mit schlechter Aussprache. Genau. La Bamba. Also, der hat einen Song für einen Orangensaft. Ich dachte, Orangensaft ist Valensina. Gab's nicht auch La Bamba? Ich habe keine Ahnung. Ich trinke so selten Orangensaft. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass La Bamba irgendwas mit Orangensaft war. Und dementsprechend, We Belong Together war etwas Getragenes, etwas ruhigeres, eine Ballade. Wie der Titel ja auch schon sagt, We Belong Together. Okay, ja, um den Schmerz bei den Zuhörern ein bisschen zu nehmen, dass du jetzt wieder von der Sendung verschwindest. Genau, ich habe mir auch jedes Mal absichtlich die Mühe gegeben zu sagen, ja, der Song heißt We Belong Together, damit auch Günther Oettingers Sohn quasi sich abgeholt gefühlt hat. Oder auch wenn man zum Abschied eigentlich niemanden abholen muss, sondern nur wegschicken. Das stimmt. Eigentlich hättest du eher irgendwas zum Rausschmeißen haben müssen. So. Nein, das ist ja quasi dieses We belong together. So dieses schön, dass ihr da wart, wir gehören zusammen. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt... Der Aushilfs-Jedi macht Musik. Naja, gut, es war ja Radio. Ich habe die Musik nicht selber gemacht, ich habe sie nur gespielt. Ja, ja, aber du hast Knöpfe gedrückt, das heißt, du hast aktiv etwas getan. Und es hat gemacht, dass Musik läuft. Na, ich habe Songs in die richtige Reihenfolge geschoben. Ich habe noch nicht mal Knöpfe gedrückt, sondern das konnte man quasi schieben. Ja, aber da musstest du doch auch irgendwie an der Maus irgendwelche Knöpfe bestimmt. Ja, klar, die Maustaste halt. Siehst du? Ja. Also hast du Knöpfe gedrückt. Also dementsprechend, ja, dieses kleine Detail aus meiner Webradio-Zeit kann ich mal erzählen, wie gesagt. Okay, ja. Falls ihr das hören wollt, soll ich das irgendwie gibt's in das die noch? Shownotes? Also die Sendungen oder? Nein, die Sendungen gibt's ja natürlich heute nicht mehr. Ich sende ja nicht mehr. Ja, hätte ja sein können, dass... Also du meinst Mitschnitte davon? Ja, ja. Gott bewahre. Ach, das wäre doch lustig. Gott bewahre, nein. Ich hoffe nicht. Das also, Internet vergisst doch nichts. Ja, das will ich hoffen, dass es das vergessen hat. Liebe Zuhörer, Aufforderung an euch, sucht mal. Also sollte es tatsächlich noch von meinen Sendungen irgendwo Mitschnitte geben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich sie bekomme. Ich wäre dann schockiert. Zutiefst. Genau, schickt ihm nur Kopien, sonst vernichtet er es und dann haben wir keine Originale mehr. Na, das geht ja bei MP3s ja gar nicht, dass du das Original verschickst. Ja, doch. Du meinst, das hat er auf Kassette aufgenommen. Wenn du das danach löscht, was du auf der Festplatte hast, ist es ein Original. Wenn es nur ein Exemplar der Datei gibt, ist es zwangsläufig das Original. Ja, aber wenn die Person mir das schickt, also eine Kopie davon schickt, dann... Sie kann mir ja nicht das Original schicken. Dazu müsste man sie ja die Festplatte schicken. Nö, einfach... Oder den Datenträger, auf dem das Original ist. Also die Datei schicken und bei sich löschen. Und schwupps, ist wieder nur ein Exemplar da. Soll das die ganze Sendung heute so gehen? Es kommt drauf an, ob du mir noch häufiger widersprechen willst. Das ist ja jetzt schon anstrengend. Und wir reden jetzt gleich über Karneval. Also Fasching, also Fasnet. Also Karneval, ja. Also die Hölle auf Erden. Das kommt ganz drauf an. Da wird beispielsweise auch super Musik gespielt. Hast du mal eine Karnevalssendung gemacht? Im Radio? Ja. Gott bewahre. Nein. Er grinst so hintergründig. Nur unter Protest würde ich sowas machen. Also ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, dass wir beim Radio damals eine Dame hatten. Also wir hatten diesen Gedanken, dass wir alle Wünsche spielen, die an uns herangetragen werden. Dafür hatten wir auch unsere Playlists online gestellt, damit man sehen kann, was die Person, bei der du da die Sendung hörst, so auf der Pfanne hat. Jetzt war es ja damals so, das war diese Zeit, als Napster schon durch war, also Napster war schon meilenweit entfernt, aber als man noch nicht das Gewissen hatte, was Sicherheitskopien anging. Und wenn jemand gesagt hat, hey, ich wünsche mir dieses Lied, spiele bitte dieses Lied, und du gesagt hast, das habe ich nicht. Dann hat die Person gesagt, sie haben Post. Mit anderen Worten, ja, schick mal, ich habe es dir per E-Mail geschickt, spielst du es jetzt? Und ich hatte eine Kollegin, die spielte in ihrer eigenen Sendung schon die ganze Zeit nur Dreck. Und die wünschte sich dann auch bei Kollegen quasi Songs, die sie in ihrer Sendung spielen würde. Ja. Und so kam es, dass sie auch bei mir dann irgendwann ankam und sagte, hier, spielst du mal bitte den Wendler. Ja. Und ich dachte mir, ja, zwischen Green Day und den Ärzten passt sicher ein Wendler total rein. Ja, also das vielleicht noch irgendwie Knochenfabrik und dann aber wirklich den Wendler. Ja, das ist, ich meine, das ist beides eine Strafe für die Ohren. So zwischen sie, ich bin der nackte Golfer und mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland. Sie liebt den DJ. Ja. Bestimmt. Ja, es gibt gewisse Arten von Musikrichtungen, die sind Folter. Da kommt es gar nicht mehr drauf an, aus welcher Ecke die kommen. Das ist einfach nur Folter. Das war die perfekte Überleitung zum Karneval. Lass uns dieses komische Thema reden. Ja, ich verstehe gar nicht, warum du das so abwertest. Ich werte es eigentlich nicht ab. Ich bin ja jedes Mal entspannt und glücklich, weil du mal entspannt und glücklich bist. Das sind ja immer die besten Sendungen, also du kannst alle Zuhörer fragen, die besten Sendungen haben wir immer aufgenommen, nach Karneval, das müssten wir mal nachhalten. Ich kann mich an sämtliche Sendungen, die wir nach Karneval aufgenommen haben, nämlich nicht erinnern. Es sind immer die besten gewesen. Immer die besten, ja. Das könnte dran liegen. Also ich meine, das hat ganz viel, glaube ich, mit Migrationshintergrund zu tun, dass man Karneval toll findet. Wenn du das immer... Du kommst aus einer Brauerei? Es geht... Du bist in einer Brauerei geboren? Ich bin in einer Brauerei gezeugt, geboren und gebadet worden. Okay. Nein, das ist... ich glaube, das ist ein sehr schlimmes Vorurteil, was Menschen haben, die nicht aus dem Rheinland kommen, dass es beim Karneval nur ums Saufen geht. Das hat nichts mit dem Münchner Oktoberfest zu tun. Es geht da gar nicht nur ums Saufen. Richtig. Und es geht auch nicht nur ums Vögeln. Nee, sondern um beides. Um Saufen und Vögeln. Nein, genau darum geht's nicht. Sondern ums Saufen, während man vögelt? Es geht eigentlich um das ausgelassene Spaß haben, buntes Treiben auf der Straße. Ja, das ist doch das, was ich gerade sagte bei euch im Rheinland. Buntes Treiben auf der Straße. Das heißt, besoffen in der Gasse vögeln. Das ist bunte Treiben ist auf der Straße. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, da ist das S woanders. Okay. Ne? Also, die Geschichte ist ja die, ich bin ja hier im Schwäbischen aufgewachsen. Ja. Wir haben ja auch ein schwäbisch-alemannische Fasnet. Genau. Fasnet. Ja. So. Das ist als Kind ganz nett. Mhm. Und jetzt werden natürlich alle fragen, was warst du als Kind, Pirat? Das wundert mich nicht. Aber. Freibeuter. Ja. Genau. Aber. Irgendwann ist das Ding mit Kindern durch und dann machen es eigentlich nur noch Leute, die einen Grund brauchen zum Saufen. Und dafür braucht man eigentlich keinen Grund. Das kann man auch mal so machen. Ein gutes Tröpfchen Wein geht auch so wunderbar die Kehle runter. Ja. Ohne dass man dann... Ja, das geht natürlich auch. Das ist die bedauernswerte Beobachtung, die ich gemacht habe hier, wenn hier Karneval oder Fasching, Fasnet, whatever, wenn hier jedenfalls närrisches Treiben ist, dass die Erwachsenen dies feiern, dass sie sich nicht verkleiden, häufig. Ja. Das ist anders, wenn du im Rheinland um Zoch gehst. Stimmt so, aber auch nicht ganz. Verkleiden tun sie sich gelegentlich. Allerdings nicht so klassisch als ich bin jetzt ein Eichhörnchen, ich bin jetzt ein so und so. Sondern man trägt bunte Kleidung, die einfach nur albern ausschaut. Genau, also es ist, und selbst das tun nicht alle. Ich habe hier ja auch so manche Feierlichkeit mitgemacht. Das sind auch ganz viele Menschen, die einfach nur in Straßenkleidung mit dabei sind. Das hast du im Rheinland, zumindest auf den traditionellen Dorfumzügen, jedes Dorf hat ja seinen Umzug, wie jedes Dorf seinen Karnevalsverein hat, hast du es nicht, egal wie jung oder alt, es steckt jeder eigentlich in einem erkennbaren Kostüm. Okay. Das heißt, alle nehmen dran teil. Das geht von den handelsüblichen Dingen, Pirat, Matrose, Drache, bis hin zu, da wird die Gala-Uniform ausgeführt, die zum Korps gehört, dem man angehört. Ja, aber das ist ja diese Preußenverarschung. Ja, genau, das ist die Preußenverarschung. Das sind die entsprechenden Kostüme sind aber richtig schweineteuer. Solche. Also da wird von jedem investiert und es macht sich auch jeder Gedanken darüber, als was man sich verkleiden könnte, wo man Bock drauf hat, in welche Rolle man schlüpfen möchte. Das ist sehr viel also mit Rollenspielen. Einfach. Was auch habt ihr dann auch Würfel fällt. Dabei und so Blätter und. Das kommt drauf an, wenn wir uns als Nerd verkleiden, dann haben wir auch sowas dabei. Ich habe es in diesem Jahr relativ einfach gelöst. Ich habe mich als Drache verkleidet. Als Drache brauchst du keine Würfel, als Drache gewinnst du immer. Okay. Das heißt, du konntest auch fliegen? Ich konnte auch fliegen, also spätestens nach dem vierten Kurzen. Also doch saufen? Ja, natürlich. Also ich bin mittlerweile in einem Alter, wo das Leben nicht mehr erträglich ist, wenn man nicht regelmäßig säuft. Ich habe die Tage jetzt auch bei unseren Kolleginnen von den Taschenuschis mal die Folge zum Thema Karneval gehört. Okay. Und da berichtete eine, dass Super Mario einen Transformers gebumst haben soll. Sowas kann durchaus passieren. Okay, was hat also der Drache auf der Straße gemacht? Der Drache war viel zu betrunken, um irgendwas aufzureißen. Außerdem hat der Drache auf dem Dorf gefeiert, wo das mit dem Aufreißen nicht so einfach ist. Okay, und was wäre das Abstruseste? Also ein Drache und Transformers wäre durchaus ja. Das wäre interessant. Drache und Einhorn hätte ich super gefunden. Nein, Einhorn. Ja? Ja, das wäre ja schon wieder konsequent. Ja, das wäre konsequent. Drache ist, glaube ich, ist so ein allerwelts... Drache und männliche Krankenschwester. Ja. Warum nicht? Wäre nicht unmöglich. Also, männliche Krankenschwestern hat es ein paar. Okay. Das ist, wie gesagt, das hat ganz viel mit Rollenspielen zu tun, wenn der Heteromann endlich auch mal außerhalb des Schlafzimmers kurzes Kleid tragen kann. So, liebe Taschenuschis, und jetzt wisst ihr, was Super Mario und Transformers da suchen. Ja, also so funktioniert das. Wie so, und jetzt das? Weiß jeder Taschenuschi-Hörer, warum ich Karneval doof finde. Ja, ist halt so. Ich war ja auch Matrose, also ich hatte zwei Kostüme dabei. Ah ja. Da ist man sowieso kompatibler. Außerdem muss man sich dann nicht schwul auf die Stirn tätowieren, damit alle wissen, was Sache ist. Ich dachte, es ist eine Verkleidung. Ja, aber das Matrosenkostüm ist schon arg klischeebehaftet. Wie Indianer, was ist ja nicht... Das ja, das ist auch klischeebehaftet. Was ja nicht so ganz gern gesehen wird. Bauarbeiter. Bob der Meister. Polizist, so in Lederkluft zumindest. Ja, im Prinzip alles, was bei den Damen und Herren von den Village People in ist für den Heteroman ein grenzwertiges Kostüm, sagen wir es mal so. Ja, siehst du, zum Glück war ich Pirat. Zum Glück warst du Pirat. Ja. Ja. Das ist aber das Zweite, was ihr, glaube ich, was ihr unterschätzt oder was anders ist, zumindest hier unten als bei uns oben. Karneval ist eine Kinderveranstaltung. Nee, das war bei uns auch. Kinder haben wir uns auch gefeiert. Das Problem ist, bei uns waren irgendwie alle Cowboy. Und zwar hatten alle irgendwie einen Hut und eine Knarre. Ja. Mehr hatten die dann nicht, aber Hut und Knarre. Meistens noch ein Holster vielleicht, aber das war's. Mir geht's nicht ums Feiern, mir geht's halt vor allen Dingen um die Umzüge, ne? Das ist das Herzstück für mich vom... Ja, das hatten wir auch. Genau. Das gab's bei uns auch. Da sind, wenn die Hexen laufen. Genau, aber es gibt's ja sogar in verschiedenen Ortschaften. Hier gibt's ja wirklich, in Stuttgart gibt's ja in jedem kleinen Ort sogar sowas. Also in Hofen hat's einen Umzug. In Cannstatt hat's, glaube ich, alle 2 Jahre einen Umzug. Ja. In Stuttgart gibt es jedes Jahr einen Umzug im Zentrum. Also dementsprechend, es gibt tatsächlich diesen großen Umzug für alle, aber es gibt in den kleinen Dörflein jeweils auch immer Umzüge. Und das ist eigentlich das, was man tatsächlich vielleicht so als Brauchtum hat. Mhm. Auch die Cannstatter haben ja ihren Kübeler Fasnet. Ja, haben sie. Aber also, was ich von den Umzügen hier kenne, den Stuttgarter, über den reden wir nicht, was ich kenne, ist halt, es sind dann die unterschiedlichen Hexen, die laufen. Ja. Die Hexengruppen, das sind alles Erwachsene. Auch. Es sind vor allen Dingen Erwachsene. Ja gut, das sind halt diese Brauchtumsvereine, die da laufen. Genau. Und, du hast dann noch die Spielmannszüge. Genau, sind auch tendenziell jugendliche Erwachsene. Genau. Das ist auch ein Unterschied, also zumindest so wie ich es kenne auf den Dörfern, keine Ahnung, du hast 40 Gruppen und davon sind die Hälfte wirklich, das sind Kinder. Das ist eine Kinderveranstaltung, das ist eine kindische Veranstaltung, eine kindliche Veranstaltung. Das ist also sehr viel familiärer und sehr viel mehr, der Spaßfaktor steht bei der ganzen Sache im Mittelpunkt und das Kamellewerfen natürlich. Ja gut, aber wenn man so den Kölner Umzug im Fernsehen sieht, dann ist das schon eher... Ja, der Rosenmontagszug, der große Kölner Rosenmontagszug ist letzten Endes ja auch eine PR- und Tourismusveranstaltung. Ja eben, deswegen, so ist es quasi in der Innenstadt dann halt auch, dass es da halt einfach die großen Vereine dürfen noch laufen, aber draußen so in den Dörflein, da ist durchaus die... Oh, junge Bevölkerung eher unterwegs. Also da sind halt tatsächlich auch die Kinder unterwegs. Also du willst jetzt halt auch nicht die Kiddies auf der Königstraße oder am Schloss. Nee, aber trotzdem, also wie gesagt, also das Verhältnis, so etwa, was ich jetzt wieder dieses Jahr mitbekommen habe, ist 1:1. Also von den 20 Gruppen, das waren dann, von den 40 Gruppen, das waren dann 20 Gruppen, das waren der Kindergarten aus dem Nachbardorf, der Kindergarten aus dem dritten Nachbardorf, das war die Kinderfeuerwehr, das waren die Kinderkrankenschwestern und keine Ahnung, die Kinderstricher, die sich diesmal als irgendwas anderes verkleidet haben. Also alles, was es so an Kindergruppen gibt, die auch so gar nicht... Kinderkrankenschwestern war jetzt auch ein schöner Wortwitz, ne? Also. Es ist mir echt gelungen, ne? Genau, und dann waren noch die Priester, die auch mitgelaufen sind, in Originalkleidung. Tatsächlich, die katholische Kirche hat bei uns keinen Wagen. Aber ich komme auch aus einer protestantischen Enklave des Rheinlandes. Die haben man keinen eigenen Wagen, also keinen fahrenden Beichtstuhl. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Da laufen dann auch die Kinder und die Ministranten. Da würde ich auch noch reinhüpfen. Also die laufen vorn weg. Weil meistens die Priester der letzte Wagen sind, die Ministranten der erste, dann. Ja, wobei die Katholiken, die Priester-Katholiken haben ja ihren eigenen Karneval, das heißt Fronleichnamsprozession. Da laufen die dann durch die schmeißen aber keine Kamelle, die tragen Kreuze durch die Gegend. Habe ich bis heute nicht verstanden, was das soll. Also Umzug ohne Kamelle und ohne Alkohol, aber mit Kostüm. Also irgendwie das Zweite fehlt. Entweder Kamelle und Kostüm oder Kamelle und Alkohol oder Alkohol und Kostüm, aber nicht nur Kostüm. Und wie geht's da den Scheichs? Weil die haben Kamele und Umzug, aber keinen Alkohol. Allah möchte ja keinen. Nee, du weißt, die Karawane zieht weiter. Und dann kommt der Weise, der wusste Bescheid, der kannte eine Oase und die war nicht mehr weit. Okay. Das haben schon die Höhner vor 20 Jahren gedichtet oder so. Der Weise. Ist das der Promi? Ich habe hier nämlich stehen Promi-Interview. Promi-Interview. Ich glaube, das Thema Karneval haben wir erschöpft behandelt. Genau. Zur Kenntnis genommen, dass es war. Ja, genau. Wir müssen den Menschen ja nicht erzählen, wie betrunken ich wirklich war. Genau. Aber wir erzählen den Zuhörern etwas über einen Promi. In dem Fall bist es du, weil ich prominent bin. Sieben Fragen an einen Prominenten. Okay. In dem Fall bist es du. Okay. Und falls irgendwann mal wir irgendwie Gäste haben, was ja sich demnächst vielleicht etwas verbessern könnte. Oh. Spoiler-Alarm. Ja, du ziehst um. Ja. Näher an den Router. Ja, eventuell. Also wenn diese Folge online geht, könnte es sein, dass ich sogar schon umgezogen bin. Ich muss dich aber schon mal enttäuschen. Also im Telefonvertrag stecken wir noch bis März nächsten Jahres drin. Du bist näher am Router. Ich bin näher am Router, ja. Du bist näher am Router, damit WLAN-tauglich. Ja. Damit lassen sich Gäste auch mal per Internet zuschalten. Ja gut, das wäre eine Maßnahme. Ansonsten, wenn irgendein Podcast-Hörer hier in Stuttgart ein WG-Zimmer sucht, ich hätte da eins. Also vielleicht ist es noch nicht vergeben, es ist ein schönes WG-Zimmer. Diese Folge geht am Samstag spätestens online. Na dann, also eventuell, also es kann nicht schaden, mir mal eine E-Mail zu schreiben. Wir suchen momentan ganz heftig und intensiv. Und wenn ich gefrühstückt habe, weiß ich auch nicht. Gut, das schneide ich dann irgendwann einfach im Nachgang in 3-4 Wochen mal raus, weil dann... Ja, das darfst du gerne machen. Das kann da aber auch einfach drinstehen bleiben. Ich meine, wenn die Leute sich dann nachträglich melden, ich mobbe notfalls auch Bewohner raus. Okay, falls sie nett dann sind. Aber bitte mit Nacktbild bewerben, damit sich das lohnt. So, du kriegst jetzt lauter Nacktfotos von Damen und wirst dann total verstört. Es ist, die gebe ich an meinen Mitbewohner weiter. Ich glaube, der freut sich. Okay. Ich sag nur, dass wir bei LGBTQ Menschen gehört werden und dementsprechend, wenn du dann von Lesben Nacktbilder bekommst, da freut sich dann. Da kenne ich auch Menschen, denen ich das weitergeben kann. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Okay, alle Nacktbilder bitte an das Zeilenende, der vermittelt das dann schon irgendwie. ich richte einen Verteiler ein, passt schon. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf irgendeiner Plattform, aber alle 11 Minuten vermittelst du irgendwelche Nacktbilder in Stuttgart. Und also, ich erlebe das selten, dass du sprachlos bist. Ich bin nicht sprachlos. Nein, Frage 1. Beim Fuppes in der Schule durfte ich immer auf welcher Position spielen? Beim was? Beim Fuppes, Fußball. Ich habe keinen Fußball in der Schule gespielt. Was? Ich habe keinen Fußball in der Schule gespielt. Hast du dich da an die Seite gesetzt und gesagt, ich spiele keinen Fußball? Ich weigere mich. Ich war ein kleines, dickes Kind. Ich war höchstens der Ball. Du warst ein kleines, dickes Kind, also warst du Torwart. Nee, mit mir wollte nie jemand Fußball spielen. Im Sportunterricht wurde bei euch kein Fußball gespielt? Ich überlege gerade, also in der Grundschule haben wir keinen Fußball gespielt. Und am Gymi tatsächlich auch nicht. Habt ihr denn gespielt für den Mannschaftssport dann? Wir haben Basketball und Volleyball vor allen Dingen gespielt. Du darfst nicht vergessen, wir waren 24 Jungen und 6 Mädchen. Ja. In der Klasse, das ist eine ungute Mischung, wenn man mit denen Fußball spielen möchte. Ihr habt gemischten Sport gemacht? Ja. Bis zur 13. Ja. In der Oberstufe hatten wir Schwerpunktkurse. Da haben wir nach Sport angewählt. Okay, aber in der 11. Klasse habt ihr noch mit den Mädchen zusammen Sport gehabt? Ja. Es gab euch keinen getrennten Sportunterricht? Nein. Wir hatten getrennte Umkleidekabinen, was ich super fand. Oh mein Gott. Du bist nochmal genau woher? Aus dem bergischen Land? Ich bin ehrlich gesagt total entsetzt, dass ihr solche Faschisten seid, dass ihr Jungs und Mädels im Sportunterricht trennt. Und dann nicht so konsequent seid und ihr im Physik- und Matheunterricht nicht auch trennt. Das heißt, ihr habt dann beim Sport dann auch mit den Mädels Wettlaufen machen müssen und... Ja. Die Mädels haben halt deswegen die schlechteren Noten gekriegt, weil sie halt nicht so gut trainiert haben. Da wurde dann zumindest die Damentabelle angewandt. Ja. Ah. Wenn du im Sportunterricht aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass es unterschiedliche Zeitvorgaben gibt in der Leichtathletik und unterschiedliche Weiten, die man... Ja, weiß ich ja nicht, wie man das bei euch da handhabt. Noten, ja doch, das hat man. Im Wilden Westen. Im Wilden Westen, ja. Aber tatsächlich, wir hatten Sportunterricht zusammen. Wir hatten auch Schwimmunterricht zusammen. Ihr habt dann auch zusammen Basketball gespielt. Wir haben auch zusammen Basketball... Den körperlosen Sport. Ja, da lernt man durchaus Rücksichtnahme. Das war ja relativ einfach. Also das war schon interessant, weil, wie gesagt, 6 Mädchen oder so, und der Sportlehrer hat es meistens so verteilt, dass jedes Team ein Mädel hatte. Mhm. Das war dann so auch, dass das Mädel wurde von den Jungs... beschützt, und wenn irgendjemand es gewagt hat, sie umzuhauen, so aus Versehen, dann ging es aber rund. Also das könnte man Chauvinismus nennen. Und die Mädels wurden dann auch so benotet wie die Jungs beim Mannschaftssport, oder auch da dann? Weil das ist ja die interessante Frage. Die beim Mannschaftssport? Die Noten gab es, wenn wir Basketball gespielt haben, gab es auf Technik. Dann hast du eins zu eins Dribbeleinheiten gemacht, die benotet worden sind, oder du hast gezeigt, wie toll du einen Korbleger machen kannst und so. Das ist war Benotungsgrundlage. Okay. Beziehungsweise, und dann später, ich hatte Schwerpunktkurs Badminton. Da gab es beispielsweise eine gute Note, wenn du diesen weiten Schlag von dadurch, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt, wenn du dir gegenseitig vom einen Feld, von einem Ende des Feldes zum anderen Ende des Feldes den Ball zuschlagen kannst, und wenn du dich dann im Spiel halten kannst, dafür gibt's dann eine gute Note. Für die Technik. Nicht dafür, dass du gewinnst. Okay. Das war nicht sonderlich kompetitiv. Ja, es ist NRW da. Dementsprechend hatte ich auch in Sport immer eine 3. Ihr musstet nicht mehr auf kompetitive Zukunft vorangebracht werden. Nee, es ist NRW. Es war klar, dass man muss einfach nur gut ausschauen auf einem Plakat. Und es war klar, dass wir am Ende sind und genau, dass Christian Lindner unser großes Vorbild werden würde. Genau, man muss nur noch gut ausschauen auf einem Plakat. Also zumindest als Frau weiß ich nicht, da müssten wir uns auch wiederum... Da muss man Kraft haben. Da müssen auch wieder die Damen aus NRW uns mal Bescheid geben, wie das denn sich anfühlt. Genau. Beziehungsweise die eine ist gar nicht aus. Hat sie auch noch Migrationshintergrund. Aber das hat man im Rheinland. Frage 2. Wenn das Zeilenende Amok läuft, wir senden 8 Jahre nach... Nee, ich finde das 10 Jahre sehr schön. 11.3. Ja, wir nehmen auf 10 Jahre nach Winnenden. Wenn das Zeilenende Amok läuft, welches Videospiel war denn schuld? Aktuell Siedler 3. Nein, was wäre schuld, wenn du Amok läufst? Was man auf meiner Festplatte finden würde. Nein, welches Spiel würde dich so in den Wahnsinn treiben? Oder was hat dich so in den Wahnsinn getrieben? Welches Spiel hat mich so in den Wahnsinn getrieben? Also ich kann sagen, fast alle Schleichspiele, so Dark oder sowas zum Beispiel, da kriege ich so Hass. Also so Killerspiele sind gar nicht mein Problem. Schleichspiele sind's. Solche tatsächlich, also wirklich in den Wahnsinn treiben, dass ich schreie und mein Spielgerät beleidige, sind solche Rätselspiele, finde diesen Gegenstand. So ganz, ganz billiger Zeitvertreib. Wimmelbild. Ja, genau, so ein bisschen so. Du musst diese 20 Gegenstände finden und du startest schon seit 5 Minuten auf dieses Bild und findest diesen scheiß Gegenstand. Ich meine, dann werde ich richtig fuchsig, dann schreie ich auch. Also, ja, das kann passieren, deshalb spiele ich sowas auch nicht mehr. Okay. Also deshalb spiele ich mittlerweile wieder Siedler. Wie gesagt, Stealth-Games, die bringen mich in den Wahnsinn. So Schleichspiele, vor allem so Schleichspiele, bei denen Schleichen die einzige Option ist. So, nein, du kannst nicht jetzt, wenn du erwischt wirst, einfach die Knarre ziehen und alle umpumpen. Nee, dann hast du verloren, ja. Also sowas habe ich nie so wirklich gespielt. Ich war auch nie der Shooter-Spieler und... Ja, so Begleitmissionen sind auch noch schlimm, aber Schleichmissionen sind. Schleichmissionen. Ja. Musst du ganz leise schleichen. Ich glaube, Far Cry hat ja auch so ein paar. Darüber wollten wir doch nicht sprechen. Nein. Frage 3. Ein gutes Gespräch ist der Grundstein erfolgreicher Geschäfte. Sollte man sich wirklich mit dir auf dem Klo unterhalten? Frage 4. Wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, was würdest du fragen? Gott. Nein. Ich will die absolute Wahrheit über gar nichts wissen. Warum nicht? Weil jeder Mensch ein Recht auf dunkle Geheimnisse hat. Ich will nicht, dass irgendein Mensch die absolute Wahrheit über mich herausfindet. Es geht darum, dass du über irgendwas die absolute Wahrheit wüsstest. Ja, aber ich respektiere das dann auch bei anderen Menschen. Ja, vielleicht hat es ja gar nicht mit Menschen zu tun. Vielleicht hat es ja was mit das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hat da jemand Goethe gelesen in letzter Zeit? Nee. Ist länger her. Keine Ahnung, oh Gott, was. Aber das ist ja die elementare Frage. Also die Frage ist natürlich immer, was fängst du mit dem Wissen an? Das Problem ist ja, wenn ich die absolute Wahrheit über irgendwas erfahre und es nicht verifizieren kann, irgendwie so logisch rational, dass ich dann anderen Menschen sagen kann, hier so und so ist das. aber ich kann nicht erklären, warum es so ist, außer ich sage, ich habe es gesehen, dann bist du genau in der gleichen Position wie jeder religiöse Prediger. Und was meinst du, wie unglaublich scheiße und frustrierend das dann ist, wenn du weißt, dass es die Wahrheit ist und das nicht nur glaubst? Ja, klar. Das ist ja noch viel bitterer. Ich meine, ich wäre noch schlimmer als der Papst. Ja. Ich würde wobei die Wahrheit wäre ja dann möglicherweise zumindest etwas verifizierbar. Also wenn es die Wahrheit ist... Ach, ich würde den Lösungsweg mitbekommen. Ja, weiß ich ja nicht. Aber Fakt ist, du könntest es ja zumindest mal irgendwie nachweisen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Licht ist ein Teilchen. Ich fürchte, Licht ist beides. Oder eine Welle. Was dann unbefriedigend wieder ist. Was am Ende die Wahrheit war, war ja, dass es Photonen gibt und beide Eigenschaften hat. Ja gut, ja, also wenn es so ist, ja gut, also was mich schon interessieren würde, ich würde gerne von einem beliebigen Teilchen Ort und Richtung wissen, so Heisenbergsche Unschärferelation umgehen. Ich will beides wissen, gleichzeitig. Ort und Richtung. Ja, Geschwindigkeitsimpuls ist es, glaube ich. Ich verstehe das immer nur so halb, was es genau ist. Ich weiß jedenfalls, dass man von einem Teilchen entweder die Position oder die Geschwindigkeit, glaube ich, messen kann. Ich würde gerne beides gleichzeitig wissen mal. Von einem einzigen Teilchen? Von einem einzigen Teilchen, einfach um zu sehen, dass es geht. So mit Streuseln. Oh, ja. Streusel. Streusel sind super. Ist das auch eine Frage? Nee. Frage 5. Deine Top 3 Babynamen für Jungs und Mädchen? Ah, das fragst du mich. Ja, klar. Ich. Das ist das Promi-Interview. Du musst da jetzt schon... Das fragst du mich. Wir reden jetzt nur von Einzelnamen, also nicht so Doppelnamen. So nicht Jeremy Pascal. Aber Kevin, Justin, Jason ist okay. Nein, Kevin, Justin, Jason ist auch nicht okay. Das wären jetzt schon 3. Aber Kevin, Justin und Jason. Wenn man es zusammenschreibt? Ach, mit Bindestrich. Nee, zusammen. Kevin, Justin, Jason. Ja. Ja, dann wäre es ein richtiger Name. Also dann wären das Kevin, Justin, Jason. Nein. Ja. Also fangen wir mit den Jungs. Fangen wir mit den Jungsnamen an. Ich überlege gerade, ich hab mir so einen Namen zurechtgelegt, wie ich meine Katzen nennen würde. Ja, raus. Das ist, glaube ich, so. Das ist Konstantin und Georg und Dominik. CDG. Ja, kannst du was draus machen? Finde ich ganz sympathisch, die Namen. Okay. Und bei den Damen? Ehrlich gesagt, ich habe immer nur darüber nachgedacht, dass ich Kater haben will. Kater hast du regelmäßig gesehen. Ja, deshalb hat jeder Einzelne auch einen Namen. Ja, das ist wie mit Hochs und Tiefs beim Wetter. Richtig. Jetzt musst du den Katern halt auch mal Damen, also nur Tiefs auch mal, Tiefs die dir auch mal... Müssen die müssen es Katzen, ja. Das du könntest deine Alkoholflauten mit weiblichen Namen. tatsächlich, meistens sind Damen daran schuld, dass ich am nächsten Tag einen Kater habe. Weil ich ein paar sehr trinkfeste Damen kenne. Na gut. Marie und Emma und wie würde ich denn noch eine Katze nennen wollen? Frauennamen so zweisilbig finde ich schon ganz schön. Beim Mann darf es gerne länger sein. Marie und Emma. An dieser Stelle bitte denkt euch selbst den Witz. Es ist mir zu flach, da einen draus zu machen. Bitteschön, du konfrontierst mich hier random mit Fragen und ich muss spontan witzig sein. Und dann verlangst du von mir auch noch Mädchennamen und das ist ein Thema, das ich seit vielen Monden vor mir herschiebe, ohne es zu beackern. Duda. Duda? Ja. Okay. Duda ist ein super Name. Frage 6. Zu den beliebtesten psychologischen Tricks, sofort das zu bekommen, was man will, zählt auch häufig das Reziprozitätsprinzip. Gesundheit. Ich tue dir einen Gefallen, auf das ich in Zukunft auch was bekomme. Ist das nicht widersprüchlich zu sofort? Manus manum labert. Also es geht ja darum, dass dieses Reziprozitätsprinzip sagt ja quasi, ich tue dir einen Gefallen, auf das du mir in Zukunft auch einen tust. Das habe ich in einer Liste gelesen mit psychologischen Tricks von Menschen, die das anwenden, um zu bekommen, sofort zu bekommen, was sie wollen. Das sofort funktioniert nur leider nicht, wenn ich gerade was für dich tue, oder? Das kommt drauf an, welche Art von Gefallen es ist, den du tust. Das Gemeine ist, sofort liegt immer in der Zukunft. Also von daher ist das okay. Ja, aber wir sprechen von sofort, nicht von bald. Ja, aber so, auch sofort liegt immer in der Zukunft. Tu etwas sofort für mich, ist etwas, was du in der Gegenwart sagst, damit es in der Zukunft wahr wird. Ja, aber es ist, wie gesagt, sofort, also unmittelbar und nicht bald. Also wir reden von etwas, wenn wir von sofort reden, könnte ich jetzt in den Laden gehen und mir Three Kingdoms Total War kaufen. Ja. Denn das hätte schon im Herbst rauskommen sollen. Laut Release Date 2 wäre es zumindest jetzt sofort verfügbar, nämlich im März. In der Zwischenzeit ist das Release Date auf Mai geschoben. Mhm. Also auf bald. Ja. Aber ich finde das Reziprozitäts, also das gilt nicht universell, da gebe ich dir recht. Aber es gilt in manchen Situationen durchaus. Beispielsweise, ich winke jetzt den Kellner heran, damit du mir ein Bier ausgeben kannst. Wo ist der Gefallen für mich? Ich krieg ein Bier ausgegeben. Nein, der Gefallen für mich. Ich wink dir den Kellner ran, das musst du nicht tun. Mhm. Das kriege ich aber doch auch hin. Das ist ja etwas, was wo mir niemanden Gefallen tun muss. Oder ich knutsche jetzt mit dir rum, damit wir gleich in der Kiste landen. Und wir wundern uns, warum wir LGBTQ-Zuschauer haben, Zuhörer. Nee, ich habe hier gerade keinen anderen Sparringspartner, also musst du herhalten. Nein, werde ich nicht. Aber ich stelle Frage 7. Nenne mir 10 Dinge, wozu man einen Stift noch benutzen kann. Noch? Ja, noch, also außer schreiben. Malen. Man kann einen Stift benutzen, um Poster aufzurollen. Man kann auf einem Stift rumkauen, wenn man kein Kaugummi mehr hat. Man kann mit einem Stift seine Kolleginnen bewerfen, wenn sie einem nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Man kann mit einem Stift einen Rollo flicken. Ja, guck nicht so. Ich hatte in meinem Zimmer, bis ich es abmontiert hatte, ich habe ein Dachfenster, so ein schräges, und da muss man unten das Rollo so einklicken. Das ist nicht so auf Schienen befestigt, dass man es einrasten kann, sondern das muss man ganz runterziehen und an 2 Haken befestigen. Ja, und da war unten so eine Metallröhre, so eine Hohle, die war aber nicht lang genug. Und irgendeiner meiner Vormieter hat da einen Bleistift reingesteckt, damit man es einhaken kann. Aha. Ist clever, ne? Okay. Das scheint ein Schwabe gewesen zu sein. Sind wir schon bei 5? 5 Dinge, die man mit einem Stift machen kann. Einem Stift kann man eine Ausbildung angedeihen lassen. Okay. Du hast es verstanden? Ja, ja. Oder muss ich es erklären? Okay. Nein, wir lassen die Zuhörer selbst denken. Okay. Man kann sich selbst befriedigen mit einem Stift. Okay. Ja, das wollte ich nicht als 10. raushauen, deshalb musste das jetzt mal sein. Ja, ja. Was kann man mit einem Stift noch machen? Man kann mit einem Stift Feuer machen. Okay. Und Menschen bewerfen hatte ich schon, ne? Mhm. Und Katzen bewerfen gilt jetzt nicht als... Das hatte ich befürchtet. Man kann mit einem Stift eine Tür offen halten, wenn man den da in den zwischen Tür und Rahmen klemmt. Okay. Und man kann mit einem Stift sein Mäppchen füllen, damit es nicht leer ausschaut. Okay. Bonusfrage. Ja? Würdest du diese 10 Dinge auch tatsächlich so in einem Vorstellungsgespräch nennen? Denn da stammt diese Frage ursprünglich her, aus einem Vorstellungsgesprächsratgeber. Die Nummer mit der Selbstbefriedigung nicht. Ansonsten selbst das mit dem Kolleginnen beschmeißen würde ich machen. Okay, das heißt, auf Deutsch würde es nicht alles. Nicht alles, nein, aber 9 von 10. Ja, siehst du. Was eine gute Quote ist. Ja, das heißt, du müsstest dir jetzt für ein Vorstellungsgespräch noch was anderes einfangen. Da würde ich mir noch was anderes, da würde ich dann 100 Leute fragen, was kann man mit einem Stift tun, außer schreiben. Ja, wobei, da kommen ja sowieso noch ganz interessante Geschichten. Also in so Vorstellungsgesprächen wird ja in der Zwischenzeit auch gefragt, warum Tennisbälle aus Filz sind außen. Echt? Ja. Okay. Also in meinem letzten Vorstellungsgespräch bin ich sowas nicht gefragt worden. Da bin ich noch nicht mal diese fancy Fragen, was sind ihre größten Schwächen und so gefragt worden. Ich auch nicht, aber in dem Fall, ich habe das nur in Vorbereitung auf dieses Promi-Interview gelesen und dachte mir so, ja, Fragwürdigkeiten. Ja gut, aber warum Tennisbälle aus Filz sind, ist relativ einfach zu beantworten. Die werden in Vorstandsetagen hergestellt. Naja, also was ich auf jeden Fall jedem raten kann bei einem Vorstellungsgespräch, das ist eigentlich ein ganz interessantes Element. Und zwar entweder vor dem Gespräch kurz aufs Klo gehen. Mhm. Und dann, erstens, es nimmt etwas die Nervosität. Und den Druck. Weil man die Blase geleert hat. Zweitens, man sieht sich nochmal selbst im Spiegel. Das ist nie gut. Und ja doch, man sieht, ob irgendwas verschoben oder was weiß ich was ist. Also sprich, der seltsame Blick des Personalers lässt sich durchaus sicher darauf zurückführen, dass man nicht seltsam ausschaut in diesem Augenblick, okay, weil man es ja selbst gecheckt hat. Und drittens, und das ist das Interessante, du möchtest an diesem Ort zukünftig arbeiten. Ja. Das heißt, es ist interessant zu wissen, wie dort die Toiletten sind. Weil du geschätzt ein Drittel deiner Arbeitszeit auf der Toilette verbringst. Nein, aber weil du auch dort Zeit verbringen wirst. Und dementsprechend wirst du zumindest dort, also du siehst, welche Hygiene die Menschen an den Tag legen. Okay. Und vielleicht, und das könnte natürlich auch sein, findest du auf dem Klo, also du hast ja manchmal so Bewerbungsrunden, und da kommen dann mehrere Bewerber. Ja. Und vielleicht hast du dann auch irgendwie so auf dem Klo noch so einen Überrest von einem der vorher drin war. Wenn du durch die Klotüre was heulen hörst, dann weißt du, dass du ein Stressinterview vor dir hast. Genau, oder vielleicht ein Zettel, Lauf! Hast du da entsprechende Erfahrungen gemacht? Oder du findest tatsächlich eben nette Informationen auf dem Klo. So ja, an die Wand gemalt. Meinst du so die Kontaktdaten der Mitarbeiter? Ist das in Firmen auch so, wie in öffentlichen Toiletten? Hey, du hast verstanden, dass ich darauf raus möchte. Das war jetzt quasi eine Moderationsbrücke. Ja, schön. Es hat nur 3 Minuten gedauert. Ja, kein Thema. Ich meine, aber immerhin, ja. Also man sollte am Tag, bevor wir das aufgenommen haben, wir sind hier ja brutal ehrlich und transparent heute. Ja. Hatte ich nicht nur heute, immer. Immer, das haben wir uns für die Zukunft vorgenommen. Ich hatte am Tag, bevor wir das aufgenommen haben, 6 BG-Castings. Ich kann Menschen ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Deswegen schließt du dich auf dem Klo ein und liest lieber den Witz an der Wand. Lies ich lieber den Witz an der Wand und ja, also potenzielle Mitbewohner sollten, das fände ich auch geil, WG-Toilette beschmieren. Jetzt nicht mit Kaka. Ich war da. Ruf mich an. Und dann die Nummer vom Mitbewohner drunter kritzelt. Hallo, ich war da. Falls ich das Zimmer nicht gekriegt habe, ruf mich an. Ja, genau. Aber vielleicht könnten wir dann, und du es auch nicht bekommst, ruf mich an, vielleicht kriegen wir eine gemeinsame WG irgendwo. Der Wohnungsmarkt gibt ja so viel hin. Meinst du, ich sollte mal auf den diversen Unitoiletten inserieren? Biete Wohnung? Es könnte missverstanden werden, oder? Ja, vor allem bei den BWLern, die würden sie dann gleich kaufen wollen. Das ist nicht fair, Witze zu machen, wenn da einer trinkt, ich weiß, aber. Ja, vor allen Dingen, der arme BWLer, der diese Wohnung freiwillig kauft, hat ja einen Sanierungsfall bis ans Leben ins Ende. Was diese Wände, hier haben Geisteswissenschaftler drin gewohnt, hier haben Pädagogen drin gewohnt, also ich glaube, diese Wände haben alles gesehen, was unheilig ist. Priester? Liebe Zuschauer, ich habe jetzt die letzten 5 Minuten gelacht. Ich werde jetzt versuchen, einen Schluck Wasser zu trinken. Wir haben davor geschnitten, wir werden jetzt nochmal schneiden. Behaupte ich zumindest. Wo waren wir? Hier drin hat also der Graf gewohnt. Hier drin hat der Graf gewohnt, ja, bevor er unheilig verlassen hat. Ah, okay. Genau, denn also als er nicht mehr unheilig war, musste er wieder ausziehen. Oh Mann. Genau, wie gesagt, wir nehmen auf, bevor Artikel 13 kommt. Wir dürfen also noch... noch dürfen wir uploaden, was wir wollen. Uploaden, was wir... beziehungsweise wir sind ja Content-Urheber. Wir nehmen ja nur Sachen auf, die wir tatsächlich... Also wenn uns ein Upload-Filter filtert, dann ist das schon sehr seltsam. Dann verstehen wir auch nicht weiter. Ich meine, wir sind ja vor allen Dingen ein publizistisches Angebot. Genau, ja gut, das ist Babys Beauty Palace auch. Das macht nichts. Babys Beauty Palace ist ja auch keine Content-Verletzung. Das ist eine Verletzung des guten Geschmacks, aber keine Content-Verletzung. Wieso? Vielleicht produziert die genau die gleichen Videos wie, wie heißen die anderen, 1 Million Beauty-Bloggerinnen, Beauty-Vloggerinnen. Babas Beauty Palace, BBs Beauty Palace. Nee, da gibt's aber wirklich genügend. Ringis Beauty Palace. Nee, es gibt ja noch andere, Ja? Es gibt ja nicht nur Bibi. Ja, das ist, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht mein Steckenpferd, deshalb kenne ich mich da nicht aus, aber ich glaube dir das mal. Womit kennst du dich denn aus? Mit Kloschmierereien kenne ich mich aus. Ach, du bist es also, der das macht? Nee, ich bin derjenige, der das liest und derjenige, der da tatsächlich anruft. Das fiel mir ein. Du rufst da an? Ja, wenn ich Langeweile habe. Okay. Das ist diese bescheuerte Welt, in der man eine Flatrate hat. Mhm. Okay. Ja, mit unterdrückter Rufnummer. Man weiß ja nie, in was für Fänge die Adresse sonst gerät, die Telefonnummer sonst gerät. So hin und wieder, nee. Also tatsächlich, ich bin drauf gekommen, ich frage mich ehrlich, wie Menschen darauf kommen, Klowände zu bekritzeln. Okay. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie offenbar aus Langeweile geschieht. Mhm. Und nicht so, dass es nur an gewissen dafür vorgesehenen Orten geschieht. Also so klassischerweise so Bahnhofstoiletten und sowas. Das sind so die klassischen Orte, wo man es immer noch findet. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, da saß ich im Fitnessstudio auf der Toilette und dann war das mit einem nicht sehr schönen Tribal Ding plötzlich verziert. Da hatte sich irgendjemand, hat sich jemand ein Edding in seine Sporthose gesteckt. Dazu wird mir noch eine Theorie einfallen. Aber er hat ihn dann benutzt, um die Toilettentür zu, in seinen Augen zu verschönern. Ne? Okay. Na, also das ist so ein Ort, wo du nicht erwartest, auf eine Kloschmiererei zu stoßen und dann fiel mir ein, was bringt Menschen dazu, sich auf der Toilette zu verewigen, wenn es nicht Langeweile ist? Naja, das ist vielleicht so ein Hip-Hop-Ding. Meinst du? Naja, die Hip-Hop-Baba haben ja auch überall, also diese Graffiti-Hopser haben ja auch überall ihre Tags hingehen. Mhm. Und haben quasi ihr Revier markiert. Ja gut, das sind die Texte, aber ich meine, dann gibt's ja noch diese recht sinnvollen Klo-Poesie-Sprüche. Ja, suche nicht den Witz an der Wand, den größten hältst du in der Hand. Ja, genau. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Ja, genau. So Dinge, die Udo Lindenberg gesagt hat, sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Keine Panik. Ja. Hier stehe ich nun nicht Amateur und bin so schlau als wie zuvor. Auch berühmter Klospruch. Ja, das ist... findet man zumindest an der geisteswissenschaftlichen Fakultät schon mal. JW. Ja, genau. Aber, nee, ernsthaft, ich meine, man findet es ja auch nur auf Toiletten und vielleicht noch an Bushäuschen, aber selbst da gar nicht mehr so viel. Ja, wo sollte man es sonst finden? Ja, ich meine, man könnte es ja auch an x-beliebige Häuserwände malen. Tun die Menschen. Ja, dann nehmen sie Spraydosen. Das sind ja wieder nur sehr spezialisierte Menschen. Aber wenn du an eine Häuserwand entlangläufst, du hast meistens irgendwie einen Kugelschreiber in der Tasche oder ein Edding, weil du dich ja auf dem Klo verewigt hast. Warum kommst du nicht auf die Idee, einfach auch die Häuserecke mit einem Spruch zu versehen? Weil Klowände meistens glatt und einfach sind und Häuserwände eben nicht. Okay. Meistens sind Häuserwände ja aus anderen Materialien. Ja, aber wenn du so eine hübsche Glasfassade hast. Und sie sind öffentlich, dementsprechend, wenn du da erwischt. Das sind Toiletten sieht auch. Man da, ja, aber in einem Klo sieht man das ja nicht. Das ist Klos werden nicht kameraüberwacht, zum Beispiel auch. Okay, ja. Gut, das heißt also, man braucht, das ist diese geschützte Atmosphäre. Aber, aber dann. Ja, Bushaltestellen sind auch noch eine Option, aber da machst du es ja meistens auch, wenn niemand da ist. Aber ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass die Menschen, die Klowände beschmieren, das nicht mit ihren eigenen vier Wänden machen. Was ja eigentlich auch super wäre. Ich meine, die meisten Zimmer sind tapeziert. Ja. Da kann man super drauf schreiben. Na, die hängen dann sich eben Wall-Tattoos an die Wand. Ja, aber man könnte das doch auch selber machen. Oder alternativ halt so ein kleines Wall-Tattoo oder so ein Aufkleber einfach auf die Toilette beppern. Ich glaube, Leute, die tatsächlich gut an Toilettenwände zeichnen können, ich glaube, die zeichnen auch an ihre eigene Wand. Ja, die Menschen, die gut an ihre Wände zeichnen, sind ja rar gesät. Ja, eben. Aber ich glaube, die malen halt auch nicht an Klowände. Und wenn sie es können, dann können sie es. Ja, aber das beantwortet mir nicht die Frage, warum Menschen, die es nicht können, sich trotzdem auf der Toilette bemüßigt fühlen. Wollen wir dazu einen Psychologen einladen? Das wäre geil. Okay, liebe Zuhörer, falls ihr psychologisch geschult und studiert seid und den Zahlenende erklären könnt, warum malen Menschen an Klowände? Also was ist da wirklich der psychologische Hintergrund? Außer halbstarke Idiotie. Meinetwegen darf sich auch ein bewanderter Soziologe melden, der das gesamtgesellschaftlich beleuchten kann. Ob es da irgendwie Bedingungen gibt, die dafür sorgen, dass Klo-Tags blühen. Du meinst so Broken Window-Theorie? Ja, meinetwegen. Nee, noch nicht mal. Broken Window-Theorie ist doch, wenn eine Scheibe eingeschlagen ist, dann werden ganz schnell weitere Scheiben eingeschlagen, oder? Genau. Das heißt, wenn irgendwo an einer Wand etwas ist, dann sät das automatisch. Ja, genau, nee, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie, keine Ahnung, gesellschaftliche Randbedingungen, so steigende Arbeitslosigkeit gibt, die dafür sorgt, dass auch das Ausmaß an Tags auf Toiletten steigt. Vielleicht hat das ja mal jemand untersucht. Das klingt wie so eine klassische Diplomarbeit. Das wäre zumindest, also das geben wir dann doch mit an die Hand, auch wenn es keine Diplomarbeit ist. Ja, genau, also wir würden gerne ich würde gerne die Widmung bekommen, wenn das jemand macht, aber ansonsten gerne benutzen. Ja, also wie gesagt, mein erster soziologischer Anspruch ist Broken Window Theorie und du hast an jeder Universität zum Beispiel hast du Philosophen und Philosophen sind unberechenbare Geisteskranke und entsprechend kannst du davon ausgehen, dass ein logisch halbwegs gesunder Philosophiestudent auch mal aufs Klo muss. Und der wird automatisch irgendwo an die Wand irgendwas Existenzialistisches schreiben, damit er zumindest spürt, dass er da ist. Und spätestens, wenn ein Tag irgendwo ist, dann geht auch der Jurastudent hin und sagt... Das sind meistens die Geisteswissenschaftler haben bei mir ja untereinander gehockt, so ziemlich. In der Soziologie waren die Toiletten eigentlich immer nur beschmiert. Ja, das liegt daran, dass irgendein Philosoph hingeht. Wahrscheinlich. Was an die Wand malt und seine eigene Toilette nicht beschmiert. Und der Soziologe weiß, Broken Window Theorie, wenn einmal... Dann kann ich jetzt auch. Genau. Stellt sich nur noch die Frage, ist das Kunst? Oder ist es zumindest eine Vorstufe von Kunst? Ist das was man fördern sollte? Auch da gehen wir, gebe ich gern weiter an die Hörerschaft. Liebe Kunststudenten, ist das Kunst? Und liebe Kunststudentinnen natürlich. Ja, genau. Und dann noch eine Frage an die BWL-Studierenden. Wenn man das regelmäßig übermalt, schafft man damit neue Anreize wieder zu malen oder nicht? Nee, der Philosophiestudent muss ja einmal in der Woche aufs Klo. Mindestens. Wenn er bei den Soziologen einmal vorbeischaut und da einmal in der Woche irgendwie sein, ja, also dementsprechend. Ja, das kommt drauf an, was der so einschmeißt, ob das verstopfend wirkt oder abführend. Beides sind Momente, in denen der Mensch länger auf dem Lokus bleibt. Ja, aber dann kann es unter Umständen passieren, dass der nur alle 2 Wochen auf Toilette muss. Ja gut, er sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. Na gut. Also dementsprechend, wir raten allen Philosophiestudenten mit Verstopfung oder Durchfall. Einfach beides. Geht zum Arzt. Gebt Acht auf euren Darm. Genau. Geht zum Arzt. Gut. So. Wer übrigens nicht zum Arzt muss, sind die Kickers. Nicht? Kickers sind nämlich wieder Tabelleführer. Ah. So, und habe ein Spiel weniger. Die waren beim Arzt. Ja, haben ein Spiel weniger. Aha. Und sind mit einem Punkt vorne in der Tabelle. Also dementsprechend, die Kickers scheinen... Das heißt, selbst wenn sie verlieren, bleiben sie Tabellenführer. Genau. Ich finde dieses Fußballsystem total ungerecht. Man wird für Verlieren nicht bestraft. Ja doch, du kriegst halt keine Punkte. Aber wenn er halt... Also sie liegen jetzt quasi schon mit einem Punkt vorne. Wenn sie jetzt gewinnen, sind sie sogar vier Punkte vorne. Mhm. Das heißt, die Kickers kommen in die vierte Liga. Also das ist Glückwunsch. Nur damit wir wieder unserer Pflichtgenüge tun. Ja, unserer Chronistenpflicht. Genau, und wenn es so weitergeht und der VfB nochmal absteigt und die Kickers dann nochmal aufsteigen, dann dettet sie sich... Quasi sogar in der dritte Liga. Also, ja. Ja gut, aber ich meine, also wenn die Kickers es wirklich in die dritte Liga schaffen, ich meine, dann sind sie wieder auf Profiniveau, dann müssen wir uns einen anderen Verein suchen, den wir aufpeppen können. Ich glaube, dann ist der HSV wahrscheinlich reif für uns. Na gut, ich meine, die Kickers Social Media Abteilung hat uns noch nicht bemerkt, also dementsprechend... Die Kickers haben eine Social Media Abteilung. Ja klar, die haben ja irgendwie einen Facebook-Account und sowas. Das betreiben wahrscheinlich die Spieler selber. Meinst du? Stimmt. Also Fakt ist, sie sind noch nicht auf Profi-Niveau, weil sie sehen noch nicht mal irgendwie Podcasts aus der eigenen Stadt. Skandalös. Aber jetzt noch ein kleines Hausmeister-Thema zum Schluss. Oh, sind wir wieder mit Kerbock dran? Nee, aber wir haben ja jetzt tatsächlich demnächst die Möglichkeit, dass du näher an einem Router sitzt. Ja. So. Und wir haben ja schon öfter mal... den Gedanken gehegt, dass wir Gäste zu uns einladen. Ja. Was ja dadurch möglich wird. Das probieren wir erstmal aus. Jetzt versprich nichts, was wir nicht halten können. Ja, aber was auf jeden Fall dann auch möglich ist, und das ist jetzt tatsächlich sogar durch diese neue Staffel wesentlich entspannter möglich, man kann uns als Gast haben. Das heißt, wir als ein Gast oder wir als zwei Gast? Das darf sich jeder gerne so raussuchen, wie er es gern hätte. Ah? Also wenn einer sagt, er möchte unbedingt über Fuppes reden, wärst du wahrscheinlich eher der falsche Ansprechpartner. Ich könnte damit gnadenloser Inkompetenz glänzen. Wenn jemand sagt, er möchte über Frauenthemen reden, dann bist du vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil mit Frauen kennst du dich ja nicht aus. Naja, ich wäre, glaube ich, eher der Ansprechpartner für Frauenthemen als du. Das kommt aufs Frauenthema an. Ja, siehst du mal. Also zum Thema Schuhe redet die liebe Kollegin lieber mit mir als mit meinen anderen männlichen Kollegen. Ja gut, da bist du... Ja, aber Schuhe ist ja schon ein Modethema. Da bist du ja eh... Also wir reden von Frauenthemen, so nicht Schuhe. Für die Frau ist das ein Frauenthema. Das ist... Ich fühle mich dann immer ein bisschen diskriminiert, aber sonst ist sie okay und sie ist trinkfest. Naja, also wenn es um Mode geht, bist du zum Beispiel das Thema. Mhm. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr die Marketingabteilung der Geheimweltverschwörung sind, ist es durchaus einfacher, uns jetzt irgendwo zu greifen und uns irgendwo als Gast einzuladen, weil wir weniger diesen Wahnsinn mittragen. Genau, wir sind immer noch wahnsinnig, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, entspannter. Genau, also... Liebe Podcast-Kollegen, falls ihr tatsächlich Gäste haben wollt. Und liebe Kolleginnen. Ja, genau, liebe Kolleginnen natürlich. Ich glaube, das sollten wir uns tatsächlich angewöhnen. Wir müssen öfter gendern. Einfach jetzt jedes Mal alles konstant weggendern. Nee, nicht weggendern, hergendern. Hergendern. Das ist wichtig. Es geht ja darum, das sichtbar zu machen, nicht zu überdecken. Also, liebe Podcast-Hände. Nein. Liebe Podcasterinnen. Ja, genau, aber mit Gendersternchen bitte. Ja, habe ich doch gerade schon gesprochen. Okay. PodcasterInnen. Okay, ist okay. Liebe PodcasterInnen, falls ihr Gäste haben wollt, wir hätten im Angebot das Zeilenende. Und den Aushilfs-CD. Genau, und dementsprechend, ja, falls ihr tatsächlich irgendwie Bedarf habt, es ist ja demnächst Sommer, da... Kann man auch mal, ja. Ja? Mir fällt kein logisches Argument an, das mit Sommer zu tun hat. Kennst du Peter Maffay? Nee. Und es war Sommer? Ja. Zum ersten Mal im Leben. Also wir wären gerne die ersten Gäste in eurem Podcast. Genau, also falls ihr natürlich Gäste sein wollt, gebt Bescheid. Ansonsten, wir kommen gern vorbei. Aber kennst du dieses Gefühl, wenn du so, du hast so einen langen Gang und du rennst diesen Gang lang und du merkst, du rennst? Du weißt aber gar nicht warum, weil es gibt keinen Grund. So war das gerade mit diesem Sommer. Das Gefühl kenne ich nicht. Das ist mehr so Hamsterrad. Ich fühle mich eher hamsterradmäßig. Ich laufe keine Gänge lang. Ja, Hamsterrad kommst du ja immer an der gleichen Stelle. Ja, aber da fragst du dich auch irgendwann, warum rennst du hier eigentlich, du Depp? Ja, es ging, in dem Fall ging es jetzt gerade, ja, wegen Sport. Aber in dem Fall ging es jetzt gerade einfach nur ins Leere. Ja, macht nichts. Wir haben doch die Kurve irgendwie gekriegt. Da war dann in dem Gang eine Kurve. Ja. Eine gerade Kurve. Eine gerade Kurve. Und immer noch keine Tür. Ja, ja. Und dafür war es dunkel und der Mond schien helle. Ja, aber das mit der Türe war jetzt auch schon wieder so eine goldene Moderationsbrücke. Wir könnten Tschüss sagen. Einfach die Türe zuschlagen hinter uns und Feierabend machen für heute. Kabounz. Tschüss. Tschüss.